Servus und herzlich willkommen zur ersten Folge von Gabelbissen, dem Podcast von Twiesers Kulinarium Blog. Heute möchte ich euch das Thema Mohn vorstellen. Mohn, eine Kulturpflanze, die Österreich schon sehr, sehr lange kennt. Die ersten Hinweise auf die Kultivierung von Mohn gehen bereits auf die Hallstattzeit zurück. Anders genannt wäre es auch die ältere Eisenzeit. Wenn man sich circa etwas vorstellen kann, die Hallstattzeit war im Zeitraum von 800 bis 475 vor Christi Geburt, also schon sehr, sehr lange her. In Österreich für den Anbau von Mohn bekannt wäre die Region Waldviertel. Das Waldviertel findet man im nördlichen Niederösterreich und ist bekannt für ein eher raues Klima, was aber ideal für den Anbau von Mohn ist. Die ersten urkundlichen Erwähnungen finden wir im Jahr 1280 in der Region Zwettl. Zwettl war bekannt für den Anbau von Graumohn. Dieser Mohn war so beliebt, dass er 1933 und 1934 bereits an der Londoner Warenbörse gehandelt wurde. Also nicht nur Schweinebäuche, sondern auch der Mohn aus dem Waldviertel. Der Anbau von Mohn war sehr, sehr aufwendig. Man konnte in seiner Zeit nur händisch ernten und pflegen. Man hatte keine wirklichen technischen Hilfsmittel und so ging der Anbau immer mehr zurück und zurück. Weiters kam der Beginn des Krieges hinzu, wo der Mohn nicht mehr für kulinarische Zwecke verwendet wurde, sondern von der Kriegsindustrie. Nach Ende des Krieges gab es leider keinen Aufschwung beim Mohnanbau. Dies konnte man wieder auf die technischen Probleme zurückführen und auch noch darauf hin, dass es zu immer mehr Importen aus dem Ausland kam. Der Mohn war um einiges billiger und somit kauften die Leute diesen und nicht den teuren, aber von der Qualität viel besseren Mohn aus dem Waldviertel. Seit einigen Jahren aber erlebt der Mohn eine Art Renaissance, also der Waldviertler Graumohn meine ich. In der Region wurde technisch aufgerüstet, das heißt man kann ihn somit auch maschinell, sprich schneller ernten. Und so wurde der Waldviertler Graumohn wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt. Seit 1997 ist der Waldviertler Graumohn eine geschützte Ursprungsbezeichnung im europäischen Raum. Das heißt, Produkte mit dieser Bezeichnung müssen wirklich aus dem Waldviertel stammen und dürfen auch noch hier verwendet werden. Alle anderen Graumohnarten dürfen nicht den Namen Waldviertler Graumohn führen. Die neue Beliebtheit des Waldviertler Graumohns förderte natürlich auch etwas den Tourismus. So kann man nun im Mohndorf in Amschlag mit dem Mohnexpress fahren, Mohnfelder begutachten, sich an einem Lehrpfad über die Kultivierung des Mohns informieren und noch so einiges mehr machen. Gut, kommen wir nun zu den Arten des Mohns. Primär wird im Waldviertel der bereits erwähnte Waldviertler Graumohn kultiviert. Diese Art des Mohns verwenden wir hauptsächlich für Teige bzw. Füllungen. In nicht allzu großer Menge wird auch der Blaumohn kultiviert. Blaumohn unterscheidet sich zum Graumohn primär darin, dass er mehr Bitterstoffe enthält und eine härtere Schale hat. Das macht ihn natürlich bei der Verarbeitung etwas komplizierter, beziehungsweise die Bitterstoffe sprechen nicht jeden an und würden vermutlich auch mit süßen Speisen nicht sonderlich harmonieren. Somit wird dieser Mohn hauptsächlich zum Bestreuen von Gebäck verwendet. In einer noch kleineren Menge würde man den Weißmohn finden. Weißmohn unterscheidet sich primär in der Schalenfarbe. Doch auch beim Geschmack weist er ein etwas anderes Bild als Grau- bzw. Blaumohn auf. Ich würde sagen, man kann es fast als leicht nussig beschreiben. Er wird gerne für Öle verwendet, als auch für Teig. Na gut, jetzt wissen wir ein bisschen Bescheid über das Geschichtliche zum Mohn, als auch über die verschiedenen Arten. Doch wie kann man den jetzt eigentlich verwenden? Wie bereits erwähnt, wurde er zu Kriegszwecken verwendet. Sprich in der Pharmazie. Mohn enthält, wie wir wissen, Opiate und diese wirken durchaus etwas beruhigend auf den Menschen. Hier vielleicht noch eine kleine Anekdote aus der früheren Zeit des Waldviertels. War das Kind etwas zu laut, hat man ihm einen sogenannten Mohnzuzler verabreicht. Das kann man sich in etwa so vorstellen, dass eine grüne Mohnkapsel genommen wurde. Diese hat man anschließend leicht angeritzt und dem Kind wie einen Schnuller zum Lutschen gegeben. Durch den austretenden Mohnsaft wurde das Kind ruhiger und ruhiger. Auf der einen Seite gut für die Eltern, doch fürs Kind war das alles andere als gesund. In späteren Jahren kamen schwere Folgeerscheinungen auf und ja, aufgrund dessen verwendet man heutzutage natürlich keine Mohnzuzler mehr, da die Folgeschäden für die Kinder einfach viel zu groß waren. Kommen wir nun zu den kulinarischen Seiten des Mohns. Auf der einen Seite kann man Mohn für Öl verwenden. Dieses Öl würde ich aber ehrlich gesagt nicht dazu verwenden, um etwas herauszubraten. Dafür ist es viel zu wertvoll. Ich würde es zum Beispiel für einen guten Salat verwenden oder auch für Feta. Das ist zum Beispiel ganz einfach. Man nimmt einfach ein Stück Feta, schneidet es in kleine Würfel und beträufelt es im Anschluss mit Mohnöl. Wenn man es gerne ein bisschen kräftiger hat, würde ich Blaumohn empfehlen. Wer lieber eine dezentere Note wünscht, dem würde ich ehrlich gesagt das Weißmohnöl empfehlen. Dazu kann man noch anschließend ein paar Paradeiser, sprich Tomaten, aufschneiden und ein frisches Bauernbrot genießen. Für einen heißen Sommerabend meiner Meinung nach ein wunderbares Gericht. Bevor wir Mohn jedoch zum Kochen oder Backen verwenden können, müssen wir ihn, ich sage mal, vorbereiten. Sprich, man muss ihn zerdrücken. Dies kann man mehr oder weniger auf drei Arten machen. Zwei davon sehr, sehr schweißtreibend, dafür die besten, und eine relativ einfach, aber im Aroma nicht so intensiv. Ich fange mal mit der ganz klassischen alten Methode an. Man hat ein sogenanntes Mohnfass verwendet. Das kann man sich wie einen hohen Zylinder vorstellen. Darin hat man den Mohn hineingegeben und anschließend mit einem Stößel zerstampft. Theoretisch wäre das Ganze auch mit einem Mörser machbar, aber so richtig ein gutes Aroma erreicht man nur mit dem klassischen Mohnfass. Ebenfalls sehr schweißtreibend wären Mohnmühlen. Bei Mohnmühlen lässt man einfach den Mohn an der Oberseite reinrieseln und durch eine handbetriebene Kurbel werden die Körner zerquetscht. Durch dieses Zerquetschen tritt das Öl aus und man erreicht ein wirklich wunderbares Aroma. Noch ein kleiner Tipp am Rande von mir. Wenn ihr es mit so einer handbetriebenen Mühle macht, wärmt vorher den Mohn etwas an. Dadurch geht es nämlich viel, viel leichter durch die Mühle und der Aufwand ist nicht gar so groß. Wie ich euch gesagt habe, gibt es auch eine Variante, wo man nicht so sehr ins Schwitzen kommt. Das wäre mit den neuen elektrischen Mühlen. Diese haben zwar den Vorteil, dass alles von einem Motor gemacht wird, doch dieser kann das nicht so schön und so fein mahlen wie eine klassische alte Mohnmühle oder gar das Fass. Klar, man erreicht schon ein gutes Aroma, aber es ist bei weitem nicht so intensiv wie bei den manuellen Bearbeitungsarten. Gut, den Mohn haben wir jetzt vorbereitet, doch was genau können wir nun damit machen? Fangen wir mal mit dem Kochen an. Beim Kochen gibt es primär süße Speisen, doch findet man auch hin und wieder einige bekannte Sachen mit Mohn. Eine ganz einfache und auch typische Speise für das Waldviertel wäre ein Mohnsterz. Mohnsterz wird wie folgt zubereitet. Man nimmt ein paar Kartoffeln, diese werden geviertelt und anschließend in Wasser sehr, sehr weich gekocht. Im Anschluss mit einem Stößel zerstampft und mit dem Mohn und Zucker vermischt. Weitaus bekannter wären die Mohnnudeln. Mohnnudeln ist irgendwie ein witziges Gericht, weil man könnte fast sagen, es ist ein Hybridgericht. Hybridgericht, was meine ich damit jetzt? Also, das ist ganz einfach erklärt. Mohnnudeln kann man sowohl süß als auch pikant essen. Die vermutlich bekannteste Art und Weise ist die süße Variante. Funktioniert wie folgt. Aus Kartoffeln mache ich einen Teig. Aus diesem Teig forme ich kleine Nudeln. Man kann sich dies so vorstellen, wie wenn man eine kleine Zigarre in der Hand hätte. Diese Nudeln werden zunächst in Salzwasser gekocht und anschließend in einer großen Pfanne mit Butter angeschwitzt. Dazu kommt der geriebene Mohn mit etwas Zucker und natürlich auch noch Butter. Und das Ganze wird dann schön langsam durchgerührt und durchgebraten, bis man das fertige Gericht erhält. So, und das soll man jetzt auch bekannt essen? Ja. In gewissen Regionen vom Waldviertel wird einfach der Zucker weggelassen und das Ganze so in der Pfanne gebraten. Und dazu wird Sauerkraut gereicht. Angeblich soll man diese Variante lieben, wenn man sie mal probiert hat. Aber ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie nicht so wirklich damit anfreunden. Aber vielleicht sollte ich es doch mal probieren. Naja, schauen wir mal. Mohn kann man auch in Knödeln verarbeiten. Das ist ähnlich dem bekannten Fruchtknödeln. Man macht hier wieder einen Kartoffelteig. Und dieser wird im Anschluss gefüllt mit Mohn und Powidl. Powidl, kurz zur Erklärung, ist eine Marmelade aus Zwetschgen. Diese wird speziell lange eingekocht und erhält eine leicht bräunliche Farbe. Wird übrigens auch als Fülle für Germknödel verwendet. Kommen wir nun mal zu einem eher bekannten Gericht, und zwar ein Mohnomelette. Mohnomelette ist eigentlich ganz was Einfaches. Man nimmt einfach ein paar Eier, vermengt sie mit Petersilie, Basilikum und Schnittlauch. Dazu etwas geriebener Hartkäse und natürlich Mohn. Diese Mischung wird anschließend klassisch in der Pfanne herausgebacken und mit einem wunderbaren Bauernbrot gegessen. Man kann Mohn übrigens auch als Panade verwenden. Hier wäre zum Beispiel ganz typisch ein Karpfen im Mohnmantel. Man darf es sich aber nicht so vorstellen, dass man als Panade rein den Mohn verwendet. Nein, das Ganze wird mit einer Mischung aus Semmelbrösel, sprich Paniermehl und Mohn gemacht. Auch wenn jetzt nicht allzu viel Mohn drin ist, man hat trotzdem einen wirklich wunderbar intensiven Geschmack und mit Karpfen finde ich, oh, wunderbar, harmoniert echt super. Kann ich echt nur empfehlen. Ich habe vorhin bereits die Germknödel erwähnt. Auch bei diesen verwendet man Mohn, jedoch nicht im Teig oder in der Fülle, nein, hier wird der Mohn mit Zucker vermengt und einfach über die Knödel gestreut. Eine sehr beliebte Speise auf diversen Skihütten in Österreich. So, jetzt habe ich euch ein paar Speisen zum Kochen vorgestellt und jetzt komme ich mal zum Backen. Beim Backen wäre immer die einfachste Art eine Mohntorte. Das ist eigentlich ganz was Leichtes, einfach ein normaler Rührteig, den man mit Mohn vermengt. Bei dieser Torte kann man im Endeffekt sehr, sehr kreativ sein. Man kann sie gefüllt anbieten mit zum Beispiel Schlagobers, sprich Sahne, oder mit einer Himbeermasse oder mit Früchten oder was auch immer man möchte. Man kann es aber auch ganz normal lassen, sprich nur den Teig, vielleicht ein bisschen mit Schlagobers verzieren und das war's. Einfache Torte, aber ich mag sie sehr, sehr gerne, weil sie einfach total intensiv und echt gut schmeckt. Anfangs habe ich erwähnt, dass Mohn auch zum Bestreuen verwendet wird. Dies geschieht zum Beispiel beim Mohnstriezel oder auch Flässerl genannt. Das kann man sich in etwa so vorstellen wie einen großen Striezel nur in kleiner Form. Und natürlich wird hier kein süßer Germteig verwendet. Als Basis dienen drei Teigstränge, die ineinander verflochten werden und im Anschluss mit Mohn bestreut. In gewissen Gegenden kommt noch etwas Salz hinzu. Wenn dies der Fall ist, spricht man nicht mehr von einem Mohnstriezel, sondern von einem Salzstriezel. Kann ein bisschen verwirrend sein, weil manche Leute stellen sich unter einem Salzstriezel natürlich ein Gebäck vor, das rein mit Salz bestreut wurde. Nein, ist es nicht. Es ist Mohn mit Salz. Das Flässerl ist ähnlich dem Striezel, nur dass es nicht aus drei Teigsträngen geformt wird, sondern aus einem einzigen. Experten können das übrigens in 2 Sekunden erledigen. Ich habe selbst mal probiert. 2 Sekunden war für mich absolut nicht möglich, aber immerhin habe ich es unter 30 Sekunden geschafft. Wenn auch vielleicht optisch nicht so ansprechend, aber man konnte erkennen, dass es sich dabei um ein Flässerl handelt. Nicht zu vergessen wäre natürlich der Mohnstrudel. Mohnstrudel ist im Endeffekt ähnlich dem Nussstrudel, nur dass in der Fülle Mohn verwendet wird. Ja, und zu guter Letzt gäbe es noch Mohnzelten. Diese Bäckerei ist ganz, ganz typisch für das Waldviertel und darum habe ich mir gedacht, das Rezept stelle ich euch etwas genauer vor. Gut, seid ihr bereit? Dann kommen wir mal zu den Zutaten. Für den Teig benötigen wir 50 Decker glattes Mehl, 30 Decker gekochte passierte Kartoffel, 25 Decker Butter, 2 Eier, 3 Esslöffel Sauerrahm, etwas Salz und Natron. Für die Fülle benötigen wir 20 Decker geriebenen Mohn, 15 Decker Zucker oder Honig, hier kann man bei der Menge variieren, je nach Geschmack. Kleiner Tipp noch von mir, das macht das Ganze auch noch einen Ticken saftiger. Weiters benötigen wir 10 Decker Butter, etwas Vanillezucker, Zimt und einen schönen Schuss Rum. Wenn das Ganze jetzt zu schnell war, die Zutatenliste könnt ihr auch in den Shownotes finden. So, legen wir los. Zunächst müssen wir mal unsere Kartoffel schön weich kochen. Ich würde hier empfehlen mit Schale. Im Anschluss schälen wir die Kartoffel und passieren sie entweder mit einem Kartoffelstampfer oder einer Kartoffelpresse. Zu unseren passierten Kartoffeln fügen wir nun das Mehl hinzu, die Butter, die Eier, den Rahm, das Salz und auch das Natron. Das Ganze wird dann schön verknetet und beiseite gestellt, damit es ein bisschen rasten kann. Damit wir danach nicht zu lange warten müssen, heizen wir unseren Backofen auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze vor. Wer möchte, kann natürlich auch Heißluft verwenden, doch hier würde ich dringend empfehlen, die Temperatur um 20 Grad zu reduzieren, damit wir die gleiche Backdauer wie bei Ober-Unterhitze haben. Da sich der Ofen nun schön erwärmt, können wir uns mal der Fülle widmen. Hierzu nehmen wir mal den geriebenen Mohn, vermengen ihn mit dem Zucker oder den Honig, das ist ganz euch überlassen, und geben auch noch 10 Decker Butter hinzu. Diese sollte natürlich nicht frisch aus dem Kühlschrank sein, sondern schon etwas angewärmt. Anschließend noch Vanillezucker, Zimt und Rum nach Belieben. Ich persönlich gebe nicht allzu viel Rum hinzu, da ich primär den Geschmack des Mohns haben möchte. Die Zutaten vermengen wir nur ganz kräftig, damit wir eine schöne Masse erhalten. Und dann können wir uns wieder dem Teig widmen. Den Teig teilen wir nun in mehrere kleinere Stücke. Aus diesen Stücken formen wir so, ja, wie soll man sagen, so eine Art Mini-Pizzen. Von der Größe würde ich vorschlagen wie eine halbe Hand. Das kann man aber variieren. Manche Leute wollen sie vielleicht ein bisschen größer haben, manche ein bisschen kleiner. Das sei wieder ganz euch überlassen. Habt ihr diese kleinen Pizzen unter Anführungszeichen geformt, platziert ihr in der Mitte etwas von der Mohnfülle. Achtung, nicht zu viel verwenden, weil sonst könnte es beim Backen passieren, dass der Zelten platzt. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Ist die Füllung platziert, formen wir Knödel. Da beim Mohnzelten nichts Rundes ist, sondern eher was Flaches, nehmen wir diese Kugel und drücken sie ganz vorsichtig flach. Natürlich nicht zu dünn, ja. Das sollte schon noch eine gewisse Dicke haben. Im Anschluss platzieren wir die mehr oder weniger fast schon fertigen Mohnzelten auf einem eingefetteten Backblech. Alternativ kann man natürlich auch Backpapier verwenden. Bevor wir sie jedoch im Ofen ein bisschen schwitzen lassen, nehmen wir eine Gabel und stechen sie 3 bis 4 Mal an der Oberseite an. Hier kann man natürlich auch kreativ sein und vielleicht ein kleines Muster stechen. Danach kommt das Ganze in das Backrohr und darf darin 15 Minuten verweilen und sich schön goldbraun verfärben. Vielleicht noch ein kleiner Tipp von mir. Ich würde sie nicht frisch essen, sondern mindestens einen Tag ruhen lassen. Die Erfahrung hat mir nämlich gezeigt, dass sie dadurch um einiges besser schmecken. Der Teig ist irgendwie etwas mürber, die Fülle irgendwie mohniger, klingt blöd, aber es ist wirklich so. Und keine Sorge, wenn ihr zu viel gemacht habt, Mohnzelten lassen sich wunderbar kühl lagern. Ihr müsst es nicht unbedingt in einen Kühlschrank geben, einfach ein trockener, dunkler, mehr oder weniger kühler Ort reicht aus. So, ich hoffe, ich habe euch mit dieser Folge das Thema Mohn etwas näher gebracht und Lust bereitet, mal selbst Mohnzelten zu probieren. Wer noch Fragen hat, Anregungen etc., kann dies gern via Kommentarfunktion im Blog tun, mir eine E-Mail schicken, mir einen Tweet, was auch immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, euer Thomas. Servus.